wo die feinsten Birnen, oh, man sollte sie ja absolut nicht mit jenen anderen vergleichen, glühen und sich Diskurse aus verschiedensten Ähren. Und nein, nicht jedes Getreide führe uns hinaus zum selben Brot. Erratisch übereinander stapeln, den fiktiven Strukturen der ebensolchen Teilhabenden hörig, dauert es nicht lange, bis ein veritabler Kollaps droht, welchen es tunlichst zu beschleunigen gilt. Korrekt. Wir zelebrieren ein numinoses Abrissfest. Zeit und Raum, nämlich letztlich kategorisch schier per se absurde Weltanschauungen nicht bloß erodieren und mutieren zu lassen, sondern sie bewusst und gezielt zu nihilieren. Zwar werden wir keine Tabula rasa kreieren, solange uns der Boden verschütt geht unter Trümmern und Splittern, die unsere Wahrnehmung penetrieren, aber vielleicht ist darunter ja auch ein Samenkorn. Geeignet, sich zu einer wunderbaren Pflanze, einem schlangenumwobenen Apfelbaum vielleicht zu entfalten, deren schmackhafte Früchte uns alle die Augen öffnen könnten, auf dass wir endlich säten, was wirklich sei.